he da, der he, der habit to the heaven, Sammy, Nova, Bahabi, Anabugia, the biggie, the bee. I say the he. Anonymous. Ja. Wie bereits Last Ketchup sagte, I say the he, der ha, der he, der habit to the heaven, Sammy, Nova, Bahabi, Anabugia, the biggie, the bee. Heute wird eine sehr musikalische Folge, glaube ich. Denn wir haben einen musikalischen Gast namens Cajon. El Cajon. Auch hier immer wieder die Frage, was macht es mit einer Sprache, wenn es Cajon heißt, aber Cojones sind dann die Eier, die man in der Hose hat, wenn man, sagen wir mal, einen sehr nach vorne hin getriebener Mann. Das ist immer so ein Glücksspiel. In den ersten 5 Minuten zeichnet sich schon ab, wie die Folge wird, und er ist schon wieder in dem Cojones-Modus, in diesem kichernden Hihi. Er hat sich auch, wir waren gerade bei Lidl, und er hat sich auch gekauft zwei Eier, diese Auslöffeleier, und hat jetzt schon den ganzen Weg zurück Wortspiele gemacht mit, ich habe ja heute meine Eier dabei und so diese ganzen Gags. Habe ich nicht. Und der Beweis dafür ist, ich habe mir auch einen isotonischen Drink gekauft. Ja, aber kein Mensch weiß, was isotonisch ist. Das heißt, es wird eine ganz isotonische Folge. Ja, aber was heißt das denn? Also, du konntest mir heute nicht mal erklären, wie Magnete funktionieren, Kasper. Sportivo. Du bist von vorne bis hinten gelogen und erstunken. Deine ganze Persönlichkeit beruht nur ist eine Fassade, eine auf Maske. Ausgeschnittenem Pappkarton, der sofort in sich zusammenfällt, wenn es mal nur kurz anfängt zu regnen. Eine Maske. Ich bin eine große Maske, aber eine Maske mit isotonischem Sportdrink. Und ich verbinde, also lass mal so eine Assoziationskette durchspielen. Ja. Weil ich finde, was verbindest du mit isotonisch? Ich verbinde Sport damit. Isotope, okay. Also Chemie und Sport. Irgendwas dazwischen ist es offensichtlich. Sport. Aber es ist Sport-Team. Schon gesund, oder? Also ich meine, manche Biere sind auch isotonisch. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, was es heißt. Ja. Ich hab mir ein Überraschungsei gekauft. Das ist ein bisschen einfacher zu verstehen, tatsächlich. Nein, aber man nimmt es ja auch so oder so nicht ab. Wir sind heute mal wieder im gleichen Raum wie in der letzten Folge. Wir haben ein Fenster zu unserer Rechten und die Sonne scheint uns ins Deiner Gesicht. Rechten. Zu meiner Rechten. Und die Sonne scheint uns ins Gesicht. Mhm. Wir haben frische Luft, kommt von draußen herein. Wir sind beide so eine ganz entspannte, isotonische Folge. Würde ich sie nennen. Es erinnert mich ein bisschen an die Schulzeit tatsächlich. Weil wir haben auch ein bisschen früher Feierabend heute gemacht. Das heißt, man hat so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber es ist gutes Wetter. So, das ist so ein bisschen wie schulfrei. So ein bisschen, man schwänzt Latein. Genau, man schwänzt die letzten beiden Stunden Sport irgendwie, weil man den Sportbeutel aber am Anfang schon nicht mitgenommen hat, weil man genau wusste, man hat keine Lust mehr die letzten beiden Stunden auf Sport. Mhm. Und es ist eh wieder nur Gymnastikball dran. Und wo man am Ende eh eine Eins bekommt, wenn man als Junge ein bisschen disabled ist. Und wir haben von vornherein auch gesagt, wir nehmen heute mal auf, relativ früh. Und ja, jetzt sind wir hier, sozusagen schwänzen noch ein bisschen, unsere Kollegen schuften noch, der Schweiß ist ins Gesicht geschnitten quasi und wir beiden nehmen jetzt hier unsere lass Folge dich einfach auf. Mal reden. Ich lasse dich einfach mal reden. Mach mal, wir gucken, wo es hinführt. Je länger du redest, glaube ich, desto eher redest du dich in Verlegenheit. Mach mal. Ich glaube nicht. Ich glaube mittlerweile in Folge 53, in der wir jetzt sind, keine 54. Ahnung, bin ich mittlerweile schon so weit, dass ich einfach auch eine Stunde lang alleine reden könnte. Mhm. Wollen wir mal eine Folge machen, in der nur du sprichst und eine, in der nur ich spreche? Und gucken dann nachher, welche besser Lange? Ankamen. Nee, gucken, welche besser ankamen. Mhm. Ich glaube, ich würde mich darauf sehr lange vorbereiten, intensiv vorbereiten. Glaubst du, einer von uns ist beliebter als der andere? Ja. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Chemiespiel. Es ist so wie Asterix und Obelix. Ich habe ein besseres Gefühl, je öfter du Chemie und China und so sagst, glaube ich, dass die Sympathien eher auf meine Seite rücken. Mhm. Ich glaube, es ist so, man denkt immer, man würde einen lieber mögen, merkt aber, dass wenn man nur den hat, dann fehlt was. Fehlt der andere, ja. Ja. Ist es auch privat so, dass wenn ich lange fehle, dass du, nee. Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Nee. Na gut. Cajon ist halt, glaube ich, irgendwann entstanden und seitdem haben alle Bands nur noch Unplugged gespielt. Ist ja auch so, dass Mando Diao, ne, die kennt man ja, eine sehr, relativ erfolgreiche schwedische Band. Eine Cajon-Band. Die haben ja wirklich auch Rockmusik gemacht und haben die halt ein MTV Unplugged direkt als erstes Album oder so rausgebracht und haben dann Dance With Somebody irgendwie verunplugged Und seitdem mussten die, waren die dazu verdammt, nur noch Unplugged zu spielen. Ich glaube, das Geheimnis des Cajons ist, wieder plugged sein, dass es nicht aussieht wie ein Instrument. Weil, wir haben ja schon oft darüber geredet, das Problem, du bist musikalisch und du willst irgendwie eine Frau rumkriegen, aber du willst es jetzt nicht so offensichtlich machen, so, ich habe heute mein Fagott dabei, haha, komisch, zufällig auf der Hausparty habe ich mein Fagott dabei, na, dann spiele ich jetzt auch mal was, sondern du kannst einfach so tun, du sitzt auf einem Schemel einfach hinten und irgendwie dann singt vielleicht mal jemand irgendwie das halbe Gummibärchenlied, weil Luke Mockridge kurz vorbeikommt und du klopfst so auf dem Ding auf Stuhl rum. Auf deinem Stuhl rum. Was macht der da? Plötzlich, das klingt ja ganz gut. Und so, du kannst es ja total gut, Bernd. Und so, Quatsch. Und dann, holt er noch den Schellenkranz raus und das Tambourin. Genau, dann geht's los. Genau, die Maracas, die haben alles so bescheuerte Namen. Cucarachas. Und was sind dann Maracas? Maracas sind Spinnen dann, ne? Maracas sind Kakerlaken. Aber ich glaube, ich habe ja deswegen auch immer so ein Tambourin dabei. Weil alle denken, ist es ein lustiger Hut, ist es eine Bauchtasche oder aber so. Aber du musst immer ganz vorsichtig gehen, damit es nicht klimpert, damit du dich nicht verrätst. Deswegen schleiche ich immer so. Deswegen habe ich mein Hoverboard eigentlich auch gekauft, damit man es nicht hört. Aber ich glaube, ein Hoverboard ist ganz schlecht, weil du hast ja keine Federung und jede Erschütterung im Boden übersetzt dich direkt eine Art Federung drin. Auf deiner Cajon. Doch. Das Weirdeste an dem Ding ist, dass die Reifen, da ist keine Luft drin. Sondern? Es ist nur Gummi einfach. Das ist ein ganz, ganz seltsamer Stoff. Aber kannst du dich nicht mit deinem Cajon aufs Hoverboard setzen, mit der Tambourin in der einen Hand und der Maracas in der anderen Hand einfach als musizierender Blitz einfach durch die Innenstadt schießt? Da möchte ich gern sehen. Da würde ich viel Geld dafür bezahlen, dass ich das mal sehen kann. Ja. Im Gegensatz zu dem todtraurigen, schlecht frisierten, halb mit Senf eingeschmierten Stefan, der jeden Morgen aus dem Regen zur Firma gefahren kommt und sagt, mir ist wieder nichts eingefallen, ich bin wieder, weiß ich nicht, lass mich doch mal vor die Kamera. Ich glaube, wenn diese Figur, die du immer aus mir machst, wenn die wirklich existieren würde, wäre sie extrem traurig. Also eine ganz, ganz kümmerliche Figur, die du gerade aus mir machst. Welche Szene aus deinem Alltag hast du mir heute noch beschrieben? Du bist gestern Abend, weil dir so langweilig war, 8-mal zum Kühlschrank gegangen und warst dann so frustriert, dass nichts drin war, dass du dir dann vom Kiosk nebenan Ben & Jerry's Eis gekauft hast. Ben & Jerry's Half-Baked Eis gekauft hat. Mhm. Ja. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Half-Baked und Cookie Dough? Half-Baked ist halt mit Schokolade noch. Achso, aber ich finde Cookie Dough tatsächlich besser mit Half-Baked Vanille. Half-Baked hat auch so tatsächlich halbgebackene Brownies da drin, die halt noch so ein bisschen roh sind. Ja. So, ich glaube, es ist massiv ungesund. Cookie Dough ist ja hingegen sehr gesund. Du hast letztens behauptet, Ben & Jerry's Eis hätte 230 Kalorien pro 100 Milligramm. Ich habe es einfach abgelesen. Ich habe nicht mal mein Gedächtnis benutzt. Ich habe nicht mal mein Gedächtnis benutzt. Ich habe es einfach nur abgelesen. Ja, aber es ist schlicht nicht unmöglich. Eiscreme hat. Widersprichst du gerade einer Packungsanzeige oder was? Nein, aber hast du dich einfach vielleicht verlesen. Hast du statt Portionsgröße gelesen, statt 100 Gramm oder sowas? Kann sein, dass ich Fett gemeint habe. Es ist einfach 200 Gramm pures Fett da drin. Pro 100 Gramm, ja. Ja. Tatsächlich. Nee, aber hast du diese Petition mitbekommen, Vanilleeis zu verbieten? Nee. Weil Vanilleeis so langweilig ist? Ehrlich? Das, ja, anscheinend irgendwie, weil man sagt ja auch Vanilla als irgendwas in seinem Grundzustand, ne? Also das erste WoW, World of Warcraft, das noch keinen Untertitel hat, ist WoW Vanilla. Einfach weil es so normal, schlicht, langweilig ist. So. Da fällt mir was zu ein. Und zwar habe ich mir bei Lieferheld neulich mal, um den Mindestbestellwert zu erreichen, noch ein Eis dazu gekauft. Mhm. Und Ben & Jerry's Eis auch. Das zieht sich ein bisschen durch mein Leben. Und das hat 7 Euro gekostet tatsächlich. Und dadurch habe ich dann den Mindestbestellwert erreicht und hat das Restaurant mich daraufhin angerufen und hat gesagt, wir haben kein Ben & Jerry's Eis mehr. Und habe ich gesagt, dann können Sie es bitte einfach bitte dann streichen, dann will ich es einfach nicht gerne. Und dann hat er gesagt, nee, Sie haben mir das Geld ja schon überwiesen per PayPal. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Sie haben ja das Eis nicht. Also ich habe etwas bezahlt, was gar nicht existiert. Mhm. Und dann musste ich mir ein anderes Eis. Und zwar hatten die dann nur noch eine Eissorte, nur Vanille. Dann habe ich 7 Euro bezahlt und habe gesagt, dann hätte ich einfach gar kein Eis gerne. Und dann meinte er, ja, dann schenken Sie uns dann die 7 Euro oder was? Und dann habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Aber die überweisen das auch nicht zurück. Ja. Dann habe ich mich bei Lieferheld beschwert und dann habe ich jetzt einen 5-Euro-Gutschein bekommen. Ich habe mir tatsächlich letztens ein KFC-Menü bestellt und hätte es, weil ich es missverstanden habe, weil KFC sehr schwierig ist zu bestellen, hätte ich aus Versehen... Weil die alle Spanisch reden oder was ist der Grund? Ja, tatsächlich. Weil die so viel Fett in den Ohren haben, die verstehen ich nicht. Deswegen das Problem ist, ich hätte fast ein Menü bestellt, hätte aber gesagt ohne Pommes und ohne Getränk und hätte dann einfach viel zu viel gezahlt, weil ich nicht verstanden habe, dass in dem Menü Pommes und Getränk dazu gehört. Ah! Chibinha, Mamma Mia, ja. Mach du doch mal, du bist der Musiker unter uns. Ich kann es ja nicht mehr hören. Ich höre jetzt mal einen geilen Beat raus, passe. Okay. Warte, ich stelle mein Mikro auf den Boden. Okay. Aber du hast alles zugestellt. Du hast ja die Snare. Nee. Okay, welchen Beat mal? All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the... Nope. Auch immer langsamer geworden. Stefan, kannst du bitte aufhören? Wir spielen hier Rummikub nebenbei während der Party. Bitte, ich hab den Gag. Du hast nicht. Ja, wenn der Gag hinten raus so leise wird, dass er einfach. Man weiß schon, okay, jetzt war nur Crap. Ich würde es gerne nochmal hören. Kannst du den Gag nochmal bitte dezidiert darstellen? Stefan, bitte sei leise. Wir versuchen hier Rummikub zu spielen. Das ist das einzige Party-Game eingefallen. Ist Rummikub, ist mir eingefallen. Das ist ein gutes Spiel. Ich habe neulich bei Toys R Us. Habe ich Chewie Louie gesehen, das Spiel. Also Looping Louie, nur mit dem Millennium Falcon und Chewie. Oh, also eigentlich so die beiden besten Universen zusammen gemorpht in ein geiles Spiel. Ich würde dir echt gerne mal so einen Peilsender oben hängen. Einfach so, wenn du es nicht merkst, ich würde so einen Peilsender gerne mal in deine senfverschmierten Haare stecken und dann einfach zu gucken, wo du dich so rumtreibst. Und weil du so ganz abstrakte Formen so in ganz Köln und immer so gucken, wo ist er gerade? Bei sich zu Hause? Nein. Aufzoomen? Nein. Aufzoomen? Nein. Aufzoomen? Toys. Was? In der Hüpfburg Sonderverkauf? Was macht er denn da? Im Smallland? Warum will er im Smallland? Im Smallland unter vier Lagen Bälle ist er begraben. Was macht er da? Denn da? Oh mein Gott. Ja. Hättest du was dagegen, wenn man dich die ganze Zeit orten würde und sowas? Wäre das ein Problem für dich? Nee. Nee, eigentlich nicht. Wir haben gerade noch eine Pause rausgeschnitten. Du hast 10 Minuten lang nachgedacht jetzt. Aber wie bist du zu dem Ergebnis gekommen? Nee, eigentlich habe ich nichts zu verbergen tatsächlich. Ist immer so ein bisschen, ja, ich bin halt zu Hause. So. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Ab und zu gehe ich einkaufen, ich mache nicht viel. Tatsächlich. Aber... Ja, vielen Dank. Alles klar. Dass ihr dabei seid bei unserem Unterhaltungs. Wir beide sind ja im Moment im House of Cards Fieber, oder? Ja. Wir lieben die Serie, die neue Staffel ist erschienen. Und du hast mir gesagt, dass die Ländersprachen-Einstellungen bei Amazon Prime einfach massiv scheiße sind. Kommt ein knaller Thema, ja. Ja, pass auf. Also, ja, wir sind doch beide der Meinung. Ja. Und dann habe ich mich neulich verkauft. Ich habe nämlich die deutsche Staffel gekauft, obwohl die noch gar nicht erschienen ist. Und habe dann Amazon geschrieben: Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann haben die gesagt: alles klar, dann habe ich den Preis wieder bekommen, habe die englische gekauft. Und dann haben sie mir gefragt, ob ich noch Verbesserungsvorschläge hätte. Mhm. Und dann habe ich einfach aus unserem Gespräch vom Vortag einfach reingeschrieben, dass wir mit den Ländersprachen-Einstellungen unzufrieden sind. Ja. Und dann hat sie gesagt: Wow, Herr Thies, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Reiche ich sofort weiter. Und habe geschrieben, ja, das wäre bei Netflix auch besser. Und dann hat sie gesagt, ja, ich nutze selber nur Netflix. Und es ist echt viel besser. Oh mein Gott. So hat sich so eine Goldader getroffen irgendwie so. Die hat jetzt die große Geschäftsidee gewittert. Und jetzt bin ich anscheinend so ein riesen Gesprächsthema da. In Amazon Prime. Ja, genau. Du bist der neue Head of PR. Auf den Gängen. So. Ich bin auswendig, wurde ich jetzt eingestellt als der neue, der Chef, Head of Technik Department. Und ja, also wenn du Fragen hast und... Verbesserungsvorschläge könnt ihr es einfach Ich tatsächlich bin ein großer Fan von Feedback-Sachen. Ich benutze das immer bei solchen Seiten. Ich werde dann aber auch relativ schnell sehr direkt und sehr unhöflich. Sonst immer so, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, ich habe großes Interesse an Ihrer Porzellan-Sammlung. Früher war ich auch so, ja. Aber ich schreibe dann so, Leute, bitte macht doch die Scheiß-Untertitel, dass man sie ausstellen kann, ihr Kackdeppen. Habt ihr eigentlich einen kompletten Schaden? Warum sollte man das denn nicht wollen, dass man es nicht ausstellen kann? So. Weil das einfach auch keinen Sinn ergibt, warum man es nicht machen kann. Warum die einfach davon ausgehen, dass es niemanden gibt, der hat sich ausgestellt, es war ein Stummfilm und die Untertitel waren gewollt. Ja, aber ich will das auch manchmal nicht sehen. Ja, aber ich finde das ganz großartig. Stell dir mal vor, es gäbe statt nur mit Untertiteln die ganze Filme nur mit so einem Gebärdensprachetypen die ganze Zeit unten drin. So, ja, nee, das kann man nicht ausstellen einfach die ganze Zeit. Du schaust ab jeden Film nur mit diesem Gebärdensprachentypen. Oder nur mit Audiokommentar des Regisseurs. Ja. Was ich auch geil finde, warum gibt es keine DVDs mit Audiokommentar eines Fans zum Beispiel? Gibt's sowas? Es gibt tatsächlich bei der einer der besten DVD-Boxen überhaupt, der Matrix-Komplettbox, wo alle drei Filme und alle Kurzfilme, alle Animatrix und dann noch eine große Doku und so. Und da gibt es auch tatsächlich drei Kritiker, die sich alle Filme anschauen und tatsächlich bei dem zweiten und dritten Film sehr, sehr negativ auch werden und den Film mehr oder weniger zerreißen einfach. In der offiziellen Blu-ray-Box. In der offiziellen DVD-Box. Aber das ist super geil. Und das ist genau die Art, wie ich mir wünsche, dass Leute mit ihren Filmen umgehen und nicht wie motherfucking George Lucas, der rumschnippelt und dann die alten Filme nicht mehr zugänglich macht, sondern auch sagt, okay, es gibt einfach eine Fankultur, es gibt eine Popkultur da draußen und 2 und 3 finden halt nicht alle geil. Also warum das auch diesen Element des Kultes um diesen Film, um diesen Kosmos herum nicht auch implementieren, weil es ist ein Teil von Matrix, dass einfach Teil 2 und 3 scheiße ist. Genauso wie es ein Teil von Star Wars ist, dass Teil 1 bis 3 scheiße ist. Das macht es an sich popkulturell ja nicht schlechter. Zum Kultfaktor noch mehr. Ja, genau. Es hebt es auf so einen Thron. Dass man auch, weil ganz ehrlich, die besten Filme kann man auch hart kritisieren. Deswegen sind die besten Filme auch immer die, die am meisten parodiert wurden. man sagt zum Beispiel auch, die Star Wars Filme wurden wahnsinnig oft parodiert. Ja. Natürlich, weil die Schwachstellen haben, aber diese Schwachstellen machen es ja auch erst so ein bisschen zu diesem Kultfaktor. Weil der perfekte Film würde nicht parodiert werden können und ist dementsprechend auch wahrscheinlich nicht. Das ist halt wie so im Leben von so einem Promi, weißt du? Du hast dann auch so einen Absturz irgendwie, Britney rasiert sich den Kopf und so. Das ist halt dann die Phase, aber dann will man auch wieder wissen, okay, wie geht's weiter? Und so ist es bei einem Film auch so. Ich habe sehr oft mit Kundencentern in letzter Zeit gechattet und habe mich auch gefragt, ob es irgendwie ein Zeichen von Einsamkeit oder so ist. Aber dann kam mein Essen nicht und dann habe ich gedacht, wie weit kann man gagmäßig in so einem Chat gehen, ohne dass man verzweifelt wirkt und einsam? Mhm. Und dann hat er gesagt, oh ja gut, ihr Essen, ich habe eben im Restaurant angerufen, es kommt erst in einer halben Stunde. Und dann habe ich geschrieben, gut, ich mache mir dann schon mal einen Toast. Und zurück kam, ich dachte, oh Gott, wollte ich es wieder löschen, aber ging nicht, weil es schon abgeschickt wurde. Und dann hat er zurück einfach so ein Trauersmiley geschickt. Ja, aber das ist die größte Demütigung für einen Essenslieferanten-Service, dass der Kunde sich verzweifelt zum Toast greift. Genau, das dachte ich auch. Das ist das Schlimmste. Schreibe ich mache mir dann einfach schon mal einen Toast. Und die stehen halt für Premium-Essen und Foodora war das. Und dann hat er mir zurück zum Trauersmiley geschickt. Aber ich war letztens auf der anderen Seite und zwar hat mich ein Tourist am Bahnhof angesprochen, der hatte Probleme mit dem Fahrkartenautomat. Und hat Englisch gesprochen und hat mich angesprochen und er hatte sich eine Fahrkarte gekauft und hat anscheinend die gleiche Fahrkarte zweimal gekauft und hat aber gesagt, er hat nur einmal bezahlt und hat doppelt bezahlt mit seiner Kreditkarte und dann auch zwei Receipts bekommen und hat einfach doppelt gezahlt. Und er ist zu mir hingegangen und hat gesagt, ja, ich habe doppelt gezahlt. Und ich wusste einfach, kann ihm natürlich nicht helfen, was soll ich machen? Die Deutsche Bahn AG steht für Rückfragen nichts und da ist einfach so ein AGB aufgesucht. Genau, wir nehmen uns die Probleme an und melden sich uns zeitnah. Und dann habe ich einfach versucht, die Situation in was Positives zu wenden. Dann habe ich gesagt, oh, that's a big mystery. That's mysterious. How could this happen? That's weird. Versucht so ein bisschen als, oh, das ist ja jetzt was total Verrücktes. Genau, so Wonder Man, sehr verwunderter Typ. What? Wie kann das denn sein? Also eine Szene gemacht, alles viel zu groß gespielt. Ja, ja. Oh mein Gott, und Leute zugeholt von der anderen Straßenseite. Kommen Sie mal her, was er eben erlebt hat hier. Ich habe das Wort Mystery bestimmt 8-mal benutzt. Er dachte wahrscheinlich, ich kann einfach nicht gut Deutsch und versuche einfach die drei Worte, die ich habe, zu benutzen. Dann, oh, that's a very big mystery. Mystery. Yes, I know the word mystery. Yes, I lost here a lot of money. Again. Yeah, but that's crazy. That's oh my interesting. God. It's weird. Yeah. Weird. I said weird. Weird. Aber ich bin in letzter Zeit viel wieder mit dem Zug unterwegs tatsächlich. Und was sehr interessant ist, weil ich erlebe wieder wahnsinnig viel. Ich glaube, die ICE-Geschichten kommen zurück. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam. Herzlich willkommen zu der Rubrik Eis. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. ICE-Geschichten. Wie cool das eigentlich sein muss für einen englischsprachigen Menschen, nach Deutschland zu kommen. Und dann kommen einfach überall Züge, wo Eis draufsteht. Eis. Mhm. Hier ist die Geschichte auch schon vorbei. Ich gebe ab. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ich gebe ab auf Florentin. Sie hörten ICE-Geschichten. Nee, du hast eine Geschichte erzählt. Zu erzählen. Nee, ach, ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist. Ich kann erzählen. Nee, weil da saß ich dann in so einem Regionalexpress und dann hat so eine Frau mich gefragt, so, ja, was ist denn der nächste Halter? Ich sag, keine Ahnung. Aber da vorne ist so ein Display, auf dem der nächste Halt steht. Und dann hat sie in diese Richtung geguckt, konnte es aber anscheinend nicht lesen. 404 Error? Und hat wo dann, liegt das denn? Und hat dann so ihren Oberkörper so nach vorne gebeugt, um es besser lesen zu können. Und stand dann wirklich einfach 2 Minuten lang, kerzengerade ganz still da. Und ich glaube, sie war so genau an dem Punkt, wo sie dachte, ich glaube, ich kann es noch lesen, ich muss nicht einen Schritt nach vorne gehen. Aber sie hat sich überschätzt und stand dann da. Und du kannst nicht nach 2 Minuten dann... Naja, okay, gut, ich gehe doch nach vorne und schaue nach. Ging nichts. Ich glaube, sie hatte sich selber schon so weit verfangen in dem Moment, dass sie nicht weitergehen konnte. Ui. Sie konnte sich nicht eingestehen und nach 3-4 Sekunden musste es durchziehen. Und dann dachte sie sich, hat wirklich Buchstabe für Buchstabe entschlüsselt und stand eine Weile. Und dann habe ich festgestellt, dass ja hinter mir, hinter meinem Sitz auch nochmal so ein Display gewesen wäre. Genauso wie auf der ganz anderen Seite. Ja, sie können auch hier einfach gucken. So, hast du das gesagt? Ja, genau. Aber sie stand erstmal 2 Minuten. 2 Stunden stand sie da, um mal zu zerschlüsseln. Und starrt durch die gesamte Länge des Abteils einfach durch. War sehr interessant. Ich bin auch beim Zug gefahren und ich habe mir, weil ich bin ja ein musikalischer Typ, ich habe mir einen Pocket Synthesizer gekauft, so einen ganz kleinen, einfach so einen kleinen, da kannst du Beats mitmachen, ja auch im Kopf zu schütteln so vehement und irgendwie jetzt wieder die Champagnerflaschen aufzumachen, weil du einen tollen... Fehlkauf. Ja, ich freue mich auf einen Fehlkauf. Und dann habe ich aber Musik gehört und ich habe noch nicht genau verstanden, das ist so ein ganz minimalistischer Synthesizer, das sind nur Batterien hinten, der hat gar keine Schale, das ist einfach nur so ein paar Knöpfe und kannst du so Zeug mitmachen und kannst Kopfhörer reinstecken. Mega cool eigentlich, mega klein auch. Und ich habe aber noch nicht genau verstanden, wie der funktioniert, habe den aber mitgenommen nach Köln und dann saß ich da, habe Musik gehört die ganze Zeit und irgendwann kam meine Station, da wollte ich dann, habe ich den Kopfhörer aufgemacht und merke, dass das Ding halt in meinem Rucksack die ganze Zeit irgendwie so ein Beat abfeuert. Und dann muss ich da gesessen haben, irgendwie 2 Stunden lang. Und neben, und dieser kleine, dieses scheiß Synthesizer-Ding, hat die gestern so ein Beat abgefeuert. Und man kennt das ja manchmal. Wie gut ist das? Man kennt das ja manchmal. Beatman! Man kennt das ja manchmal, dass man immer das Gefühl hat, dass Leute einen angucken. Aber mittlerweile denke ich mir, ach komm, nein, tun sie nicht. Und ja, dann, Gott, sprich mich ja denn an. Ja, ja, ich bin's. Ja, ja, ich bin wirklich der Stefan Dietze von Podcast UFO. Und dann wirklich, ohne Scheiß, dann hat die ganze Zeit dieser scheiß Synthesizer halt den, ich bin da rumgelaufen und dann habe ich aber nicht gehört. Alle so nicken so mit um dich rum und denkst, ja, was ist hier los? Es bildet sich so ein Kreis und so ein Freestyle-Battle bildet sich neben mir. Aber mega unangenehm, weil auch Leute sich neben mich gesetzt haben und ich meinen Rucksack wirklich weggenommen habe, wo dann der Beat drin war halt. Wie unangenehm. Wie reagierst du denn dann? Habe ich die Kopfhörer ausgemacht, höre, dass das Ding abgeht und dann, oh shit, Entschuldigung. Können Sie bitte Ihren Beat ausmachen? Einfach so ein monotoner Beat einfach die ganze Zeit. Das ist schon ganz geil. Ja, vor allem, ich weiß auch leider nicht, ob die irgendwie gewechselt haben, weil er hat manchmal, wenn man auf Play rückt, so ganz seltsame Beats, die so ganz furchtbar klingen, so ganz so industriell, so es kann unfassbar hässlich sein auch, weil ich das noch nicht ganz verstanden habe. Und ich weiß rückblickend nicht, welcher Beat da gelaufen ist die ganze Zeit, 2 Stunden lang. Aber unfassbar ätzend für die Leute im Abteil, glaube ich. Das ist schon geil. Wir sind Beat, wir sind eine Aura mit sich rumziehen. Einfach immer so, dass alle in der Nähe sofort anfangen zu tanzen. Ja, vor allem, wenn du Musik hörst, hast du ja automatisch ein anderes Mindset. Wenn ich jetzt Walk Like an Egyptian höre zum Beispiel und Leute durch die Straßen gehen sehe, muss ich immer ein bisschen grinsen, immer ein bisschen lustig, wie Leute laufen. Wohin ich, wenn ich irgendwie Carmina Burana höre und Leute durch die Straßen gehen sehe, immer ein anderes Gefühl habe von der Welt. Und glaube ich, wenn du die ganze Zeit so ein Beat mit dir rumschleppst, dann wirkst du auf Leute ganz anders, als wenn du einfach... Dann kannst du ein bisschen kontrollieren, wie Leute dich sehen, weil du ja die Perzeption steuern kannst und du kannst die ganze Zeit Carmina Burana spielen. Du kannst dir selbst eine Filmmusik geben. Was für ein fucking epischer Typ. Und der Auftritt auch einfach direkt. Ich hatte mal einen Lehrer früher, der war noch sehr jung. Und der ist immer mit Carmina Burana in den Klassenraum gekommen. Was einfach ein echt cooler Move ist. Ist sein Ernst? Ich wollte das gerade vorschlagen als Gag, aber wirklich, wie geil ist das denn? Er war ein wirklich cooler Typ und der mit dem spielt aber noch Quizduell die ganze Zeit. Er ist einfach ein cooler Typ. So. Das sind die coolen Typen. Und der kommt wirklich, der kam immer mit Carmina Burana in den Klassenraum rein. Und dann ist er in den Klassenraum gekommen. Mega wie gut ist das? Das ist eine gute Idee. Und direkt natürlich mega die Autorität. Ja, klar, sofort. Natürlich. Und vor allem, so, wenn er so einen riesigen Umhang anhat. Und so ein Chor hinter ihm herkommt, der das singt. Ich habe letztens hier in der Tonkabine, wo wir gerade sitzen, habe ich Tonaufnahmen gemacht für unseren tollen Einspieler, den wir gedreht haben, mit den Hörbüchern. Und dann habe ich in meinen Augen einen mega guten Gag gemacht, der aber komplett hängen geblieben ist, den nicht mal du gerafft hast, wo ich hier in der Tonkabine stand und du mit dem Realisator draußen standest und irgendwie so hieß so, ja, mach noch eine mal ein bisschen ernster. Und dann habe ich Carmina Burana angemacht auf meinem Handy und habe den Text nochmal gesagt und hatte Carmina, oder halt irgendwie so eine epische Musik, weil wir auch diese Playlist gerade haben mit der Filmmusik, halt irgendwie so eine epische Musik im Hintergrund spielen lassen. Und dann habe ich den Text nochmal genauso gesagt wie vorher und dann sowas in der Richtung. Und mir hat es einfach bald, und ich so, nee, nochmal ein bisschen ernster, weil überhaupt nicht gerafft einfach. Und ich dachte mir, scheiße, ey, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, aber man hat es einfach nicht gehört, glaube ich auch. Weil ich auch auf mein Handy direkt in der Hand habe und es ging blitzschnell irgendwie so. Ja, mach nochmal eine ernste, okay, alles klar. Und dann mit Carmina Burana. Und dann ging der Wind einfach mit cooler Hintergrund. Mann, einmal ein bisschen fröhlicher, nochmal die gleiche Text, nur mit fröhlicher Hintergrundmusik. Mann, aber das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, oh, tough crowd, man. Tough crowd, ja. Es ist auch blöd, wenn eine Fensterscheibe tatsächlich zwischen dir und dem Publikum ist, hast du es oft schwerer, glaube ich. Ich glaube, Comedians aus Tonkabinen sind die unbeliebtesten Comedians. Oder so aus Fensterscheiben, so die am Fenster stehen und den unten vorbeilaufenden Leuten was zuschreien, glaube ich. Die sind auch unangenehm. Das ist, glaube ich, ein Dimitri Martin-Gag, der gesagt hat, dass Comedy-Veranstaltungen da am besten funktionieren, wo man beim Feuer am verlorensten wäre. Genau. Also man ist quasi am Strand, wäre furchtbar. Mhm. Einfach keine Crowd für eine Comedy. Wohingegen in so einer Lagerhalle oder in engen Räumen, wo man nicht in engen Räumen, halt, wo man einfach dann dem ausgeliefert ist, schon am besten. Ich habe gerade ein bisschen Angst, du hast dein Mikro, glaube ich, wieder falsch rum. Nee, ist richtig rum. Oh, wirklich? Nee, ist richtig rum. Alles gut. Jetzt muss er die Socke abziehen kurz. Sorry, Entschuldigung. Sind ein Vorwand. Aber du hast ein Mikro für, sagen wir mal, 500 Euro gekauft. Ja, 350, glaube ich. Sowas okay, in der Richtung. Aber dann hast du einfach eine 2-Euro-Socke drüber gestülpt. Das war schon mal ein Gag, aber ich würde es dir mal ernst Ich hatte ursprünglich mal einen aufbauen. Popschutz, aber so halt so einen großen, so einen Ring mit so einem Netz drin. Aber das war halt ein bisschen... Mach nochmal die Handbewegung für ein Netz. Für mich einfach sehr lustig gerade. Seht ihr nicht, aber er winkt einfach. Was ist denn, zum Netz. Was genau ja, willst du, so ich wem, versucht, die wem willst du ein Netz eigentlich gerade irgendwie verbildlichen? Mir? Ich das weiß ja wohl, was ein Netz ist. Ich hab das selber, diesen Kopfschutz. Ja, ja, ja. Nee, aber halt ein Netz tatsächlich. Und das ist aber sehr unhandlich, das mitzunehmen. Deswegen habe ich mich irgendwann für die Socke entschieden, tatsächlich, wenn nicht, weil ich, man muss ein Mikrofon ja von zu Hause her bringen. Tatsächlich hatte ich ja erst das Mikrofon und lange keinen Popschutz und habe mir einen Popschutz versucht selber zu bauen und habe dann irgendwie so aus Pappe so einen Rahmen ausgeschnitten und da so eine Strumpfhose drüber gezogen und sowas. Das war noch die alte Zeit, wo wir noch in der Garage gearbeitet haben. Ja. Und weiter. Ich nehme noch einen Schluck aus meinem isotonischen Drink. Merkt ihr vielleicht? Wenn ihr euch gerade so ein bisschen vitaler fühlt, so ein bisschen aktiver, rausgehen wollt, joggen wollt, dann liegt es daran, dass wir isotonisch moderieren. Ja, komm, ich sehe es doch schon in deinen Augen. Du willst doch, mein Gott, ja, du hast diese Woche ein neues Podcast-Projekt mit den Changemen gestartet, komm. Er sitzt da wirklich wie so eine Katze, wo gerade ein Vogel vor der Fensterscheibe gelandet ist und sie so... Was muss ich machen, um das jetzt machen zu können? Sag jetzt. Bitte. Ja. Moderier's an. Hau rein. Serva, was hast du eigentlich die letzte Woche gemacht? Ich habe letzte Woche ein Podcast-Projekt gestartet. Wirklich? Mit einem bekannten YouTuber. Echt? Mit Gronkh? Mit The Changeman heißt er. The Changeman das heißt der. Der feine Mann. D, Vorname, Det. Also die Abkürzung von D. Changeman, Wechselmann. Weil er immer so ein sprunghafter Typ ist, mal gut drauf, mal nicht gut drauf. Changeman. Und immer Kleingeld dabei hat? Nee, deswegen nicht. Das ist Quatsch. Und wir zusammen haben jetzt ein Podcast-Projekt gestartet. Ich finde die Idee selber nicht gut. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Idee ist, wir hören jede Woche die gleiche, wir gucken uns jede Woche die gleiche Folge einer Serie, einer uns unbekannten Serie an. Mhm. Episode 6 oder 8 der Staffel 6. Oder 8. Oder 8 der Serie Royal Pains. Und wir wissen nicht genau, worum es geht. Wir gucken uns jede Woche diese Folge an und reden, nehmen danach einen Podcast auf, um über das Gesehene zu sprechen. Ach, das ist ja geil. Wie viele Folgen habt ihr schon aufgenommen? Wir haben jetzt schon 2 Folgen veröffentlicht zumindest. Ich weiß nicht, wie viele aufgenommen habe. Ich habe irgendwann das Gefühl für Raum und Zeit verloren. Aha. Aber hört euch das nicht an. Also, und da entstehen dann lustige Gespräche und interessante so Insider? Oder nein, wie muss man sich das ich habe selber mal kurz reingehört und ich fand es relativ langweilig. Okay. Also ich muss sagen, mir gefällt... Der Changeman gefällt mir nicht. Ich gefällt mir selber nicht. Ich sage sehr oft tatsächlich und so. Ja. Dann versteht man auch nicht genau, worum es in der Folge geht, weil wir das wahnsinnig unstrukturiert wiedergeben. Ja. Man weiß nicht, was von uns ein Scherz ist. Man weiß nicht genau, die Serie an sich ist auch nicht gut. Also man hat auch keinen Faktor, irgendwie, dass man dranbleiben will. Und die Idee ist so ein bisschen einfach hängen geblieben in der, sagen wir mal, Brainstorming zu spät abgebrochen, würde ich sagen. Also... Ein bisschen liberaler hätte man das Projekt schon gestalten können, so vom Konzept. Aber ja, müsst ihr euch nicht anhören eigentlich. Ist es nicht, ihr verpasst nichts. Also Podcast-UFO ist schon... ja gut, aber ich meine, die Leute haben jetzt eine gewisse Toleranz, was Podcast-Qualität angeht, wenn sie sich diesen Podcast anhören. Deswegen nur mal zur Sicherheit, wie heißt das denn? Also wenn man jetzt wollte, sich das anzusehen. Last September in Andorra, tatsächlich. Okay, schaut mal. Last Oktober in Andorra. Mhm. Das ist, glaube ich, ein cooles Projekt, was man nochmal startet. Was du vielleicht starten solltest. Ja? Last Soll ich mal was starten? Oktober in Andorra. Auf Soundcloud zu hören, auf iTunes zu hören, hören. Habt ihr eine WordPress-Seite? Nein? Eine neu designte WordPress-Seite? Ich weiß nicht, ob ihr eine WordPress-Seite hat. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, cool, aber klingt doch gut. Können wir mal ein bisschen am Laufen halten. Wollen wir denn eigentlich mal den Changeman einladen? Hier in dieses Projekt? Ja, können wir gerne machen. Du hast ihn bis jetzt immer abgelehnt, weil er gesagt hat, dann haben wir einen Gast, der besser aussieht als ich, was natürlich Quatsch ist, weil niemand sieht besser aus als du, Stefan. Findest du mich gut aussehend? Es schwankt tatsächlich. Manchmal gibt es so Bilder von dir, wo ich mir denke, ach Mann, ach ist er nicht, ach Mensch. Aber dann sehe ich dich, da ist immer so von der Seite, du sitzt ja neben mir, ja. Und dann sehe ich dich oft so von der Seite und so von der Seite hast du auch so, da kommt auch so diese Kinnpartie und diese... Halt im Profil, wahnsinnig hässlich. Aber ich so eine ausladende Nase habe. Die geht so nach vorne, so spitz nach vorne. So angriffslustige Nase. Extrem lang, aber wenn man die von vorne ansieht, dann merkt man das ja nicht. Aber von der Seite ist das echt ein riesiges Problem. Ja. Ja. Ich finde dich nicht attraktiv, ich finde dich nicht schön. Also kein schöner Mensch. Aber nett. Das ist okay. Ah, das ist nett. Ja. Das ist mir auch wichtiger als oder? Oberflächlichkeit. Wärst du lieber wahnsinnig gut aussehen oder wahnsinnig sympathisch? lieber wahnsinnig gut aussehen, glaube ich. Wärst du lieber wahnsinnig dick oder wahnsinnig reich? Wahnsinnig reich. Ja. Wir haben diese Woche auch WG-Casting gemacht, weil Stefan und ich sind auf der Suche nach WG-Mitbewohnern tatsächlich. In unserer Comedy-WG. In unserer Comedy-WG. Wir brauchen noch ein bisschen ein paar Punchlines. Die Feedlines liegen schon auf dem Flur überall verteilt, aber es hat noch niemand die Zeit gefunden, die aufzuräumen. Und haben wir ein Casting gemacht und haben wir ganz viele Leute eingeladen. Und tatsächlich haben wir uns da ein paar ausgesucht anhand von Sympathie. Aber erstaunlicherweise setzt sich der Effekt ein, wenn man da mal ganz rational drüber nachdenkt, hat man am Ende auch einfach die ausgesucht, die am besten aussehen. Und da habe ich mir gedacht, ob nicht einfach hinter allen Entscheidungen letztlich nicht einfach doch Unterbewusstsein immer Aussehen hängt. Einfach mitspielt. So, weil es ist ja für einen Mitbewohner völlig egal, ob der gut aussieht oder nicht. Der muss ja nur sympathisch sein und irgendwie jetzt kein Arschloch oder sowas. Aber trotzdem am Ende sind es dann doch immer die Bestaussehenden, obwohl du es eigentlich in deiner... Du kannst den Leuten halt doch nur vor den Kopf gucken. Egal, was die in dem Moment sagen, niemand benimmt sich ja wie ein Arschloch beim WG-Casting. Die benehmen sich ja alle nett. Also kannst du eh niemanden beurteilen vom Charakter her in diesen 20 Minuten, wo man spricht. Ja. Irgendwie gab es mal so eine Studie, die meisten Chefärzte sind über 1,85 groß. Also sind wahnsinnig groß. Damit sie auch große Patienten operieren können. Genau, damit sie auch oben dran kommen und von oben halt auf die Schulter gucken können. Aber wohingegen Urologen sind alle relativ klein. Die sind alle sehr klein, 80 Zentimeter im Schnitt. Aber erzähl nochmal bitte die Geschichte mit Master of Disaster Management, bitte. Ich kann leider nicht so viel aus meiner WG erzählen. Ich finde das echt lustig. Ich weiß nicht. Ich finde das ist so gut. Ich muss auch immer darüber lachen noch. Das ist schon drei Wochen her. Ja, wir haben das WG-Casting gemacht und dann kamen auch Leute und die haben dann immer so die Frage, ja, was macht ihr denn beruflich und so. Und da lernt man viele Leute von verschiedenen Berufszweige kennen. Und einer hat Katastrophenmanagement oder so Katastropheningenieurswesen Master studiert. Und da hat er gesagt, ja, ich mache gerade meinen Bachelor, aber man kann auch den Master studieren. Und der Master, wenn man den besteht, dann kann man sich nennen Master of Disaster Management. Aber dann kann man auf seine Visitenkarte schreiben, Master of Disaster. Ich finde das so lustig. Verstehst du, wegen... Master of Disaster? Nee, weil du, das ist ja der Master-Studiengang. Und dann bist du der Master of, also wie Master of Medicine oder Master of irgendwas Arts. Anderes. Master of Arts oder Master of Mars. Oder Martial Arts. Mars. Und dann hast du halt Master of. Und der Studiengang heißt ja... Nee, der Studiengang heißt ja Disaster Management. Ja. Aber wenn du jetzt Master of Disaster... Management. Wie Master Groß. Of Disaster, verstehst du? Das ist die lustigste Geschichte ever. Master of Disaster Management kannst du sein. Aber weil, wenn du es zu Ende studiert hast, den Master, ne? Den Master gemacht hast. Ja, ja. Of Disaster Management. Also wenn du den Studiengang Disaster Management bis zum Master studiert hast. Ja, dann kannst du dich so nennen. Ja, und wenn du The Universe Management studierst, dann kannst du natürlich ganz Master andere Sachen of Disaster machen. Universe kannst du dich dann nennen. Nein. Nee, dann kannst du dich Master of Management nennen. Glaubst du, Miss Universe ist für eine Rasse, die nicht genau verstanden hat, wie groß das Universum überhaupt ist? Ich glaube, das wird nochmal richtig Probleme geben, weil das einfach eine intergalaktische Arroganz ist, die sich die Menschheit, glaube ich, nicht leisten Voll. Kann. Weil ich glaube, Aliens sehen mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit besser aus als wir. Und dann haben wir ein richtiges Problem, glaube ich. Ja, vor allem, wenn dann auch irgendwie Aliens mal kommen und mit der Regierung sprechen wollen. Also, die werden ja nicht zu Mr. President gehen, sondern zu Miss Universe offensichtlich. Ja, genau. Das stimmt eigentlich. Glaubst du, die werden auch so ausgebildet in intergalaktischen Angelegenheiten, dass sie dann auch so eingeweiht werden in UFO-Sichtungen und so? Okay, genau. Das sollten die kommen. Sie sind die schönste Frau des Planeten, aber wir müssen, weil das bürokratisch, haben wir noch ein paar Sachen auf sie, kommen auf sie zu. Wir haben einen kleinen Anschlag auf sie vor. Ja, genau. Wir haben mal 10 Punkte aufgeschrieben, ganz schauen kurz, wir einfach mal drüber. Also, wenn Aliens kommen sollten, haben sie dieses rote Telefon, wo sie mit denen sprechen können. Wie Aliens? Naja, andere extraterrestrische Lebensformen. Aha. Und wenn sie die kontaktieren sollten, ist jetzt sehr unwahrscheinlich. Ich will aber, dass Frieden herrscht. Ich, ja, ist Frieden sehr trotzdem, wichtig. Trotzdem sollten sie auf diesen roten Knopf drücken. Sollen zusammen in Harmonie leben auf der Erde und im ganzen Universum. Dankeschön, Frau Schmidt, aber Sie müssen trotzdem das rote Telefon dann nehmen, um den Präsidenten anrufen. Sofort aber den Präsidenten. Aber ich möchte auch mich persönlich dafür einsetzen. Ja. Dass nicht nur darüber geredet wird, dass alles besser geht, sondern dass auch was gemacht wird Und ich, kümmere mich ja auch sprechen um Waisen, Sie nicht, Kinder zum Beispiel. Dankeschön. Ja, aber sprechen Sie nicht mit den Aliens persönlich. Sprechen Sie nicht. Ich kann auch Stepptanzen. Wenn es so, auf gar keinen Fall Stepptanzen. Das ist in 10 Galaxien das meine eine ich schon, Beleidigung. Ich ein Kind bin und ich habe auch eine kleine Nummer vorbereitet. Und nein. Wenn die Musik... Bitte rufen Sie sofort mit diesem roten Telefon den Präsidenten an. Der kann sich darum kümmern. Sie heißen nur Miss Universe, weil das der Titel ist für den Schönheitswettbewerb. Aber Sie haben nicht die Befugnis, mit fremden Lebensformen zu telefonieren. Okay. Ich habe sowieso das Gefühl, dass mein Charakter am Ende dieses kleinen Hörspiel-Einlage verschwindet. Das, und dann das Gefühl habe ich auch. Ich hab auch Gefühl, kann dass ich ja Hörspiel sowieso nicht anrufen, wenn die Aliens kommen, weil okay, ich muss die Folge endet ja in einer halben Stunde und das ist ja recht unwahrscheinlich, dass bis dahin noch Aliens auftauchen. Das war ein Hörspiel, das war ein Hörspiel. Das war ein Hörspiel, das war ein Hörspiel. Mit Cajon. Unserem Praktikanten. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Cajon Gutierrez. Hallo. Hola. Hola, chicas y chicas. Pero solo hablo un poco de español. Un poco de eso. Como bien, se cansante. Naja, aber also, ich bin Cajon, ich bin in Madrid geboren und ich habe wahnsinnig Lust, in diesem neuen Podcast-Projekt von euch mitzuarbeiten. Ich kann nur ein bisschen Deutsch sprechen. Ich kann ein paar Wörter sagen. Zum Beispiel Stefan Tietze ist ein guter Name. Das sage ich generell sehr gerne, weil es ein schöner Name ist. Es klingt, in der Sprache, es klingt sogar auf Spanisch toll. In jeder Sprache klingt es toll. Deutsch selbst gefällt mir nicht so gut. Zu eurem Podcast ist zu sagen, dass mir auffällt, dass der Lockige von euch, Florentin, ja, der ist ein bisschen schwächer, er hängt ein bisschen hinterher. Aber man muss sagen, dass beide einen außerordentlich guten Job für die Podcast-Szene Deutschlands machen. Ich selber habe das Gefühl, dass Spanien ein bisschen weiter ist, was Podcasts angeht. Wir haben diesen einen Torero-Podcast, wo wir die ganze Zeit eigentlich nur mit den Stieren uns unterhalten, vor dem großen Torero-Wettbewerb. Es kommt nicht wahnsinnig viel zurück. Wir stellen sehr viele Fragen, aber der Stier antwortet meistens nicht, weil naja, er ist halt ein Stier und die können auch nicht wirklich mit mir kommunizieren. Ich bin gespannt, wie sich die Podcast-Szene weiterentwickelt und solange wäre ich gerne bei euch sozusagen ein Partikant. Danke, Cajon. Danke, Cajon. Vielen Dank, dass du da warst. Du kannst dich jetzt wieder ins Schaltpult setzen und schau einfach nur, dass du Slack offen hast, ne? Hast du das eigentlich mitbekommen, dass ich die Bilder, wir haben ja Fotos von mir gemacht, für diesen Trainer, dass ich die komplett an eine falsche Person geschickt habe, 8 Fotos von mir, zu einer Mitarbeiterin, mit der ich überhaupt gar heißt keinen sie? Kontakt habe, Nora, aber die andere Nora, Kontakt, das ist ja genau der Blick, den ich auch hatte. Was? Who? Und who dann habe ich ja 8 Bilder von mir vor der weißen Wand gemacht und an sie geschickt. Und das Lustige ist, zu Hause habe ich nochmal dann an die richtige Person die geschickt und dann habe ich alle 8 Bilder ausgewählt und dann in diesen Chat gepostet und dann haben die so langsam nacheinander geladen. Ne? Und dann kam erst das erste Bild an, das zweite Bild, dann hat die Person, also der Cutter, der es gerade geschnitten hat, geschrieben, okay, cool, okay, passt, reicht, danke. Passt, danke. Dann kam das dritte Foto und er so, ja, perfekt, da ist eins dabei, vierte Foto und ich, Alter. Das ist schon noch so, okay, passt, danke. Und hör bitte auf, Fotos zu schicken, es ist echt nervig. Alter, wirklich, komm schon, es wird immer streng. Ich voll Idiot, da sitzt und immer wieder die Bilder neu hochladen und so, ja, passt. Danke, uip. Noch eins. Uip. Perfekt, danke. Uip. Person 54 wurdest du geblockt. Und die Posen ändern sich auch immer. Und einer close und einer ganz weit weg. Du hast immer weniger uip. An auch. Man uip. Weiß auch nicht warum. Uip. Und dann, okay, perfekt. Uip. Also, großartig. Sehr, sehr lustige Situation. Büro-Geschichten. Sie hörten Büro-Geschichten. Bürogeflüster. Faxgeflüster. Ich habe neulich den Discovery Channel geguckt. The Discovery Channel. Und die haben sich mehr gefeiert, weil es eine neue Neuerung. Sie was entdeckt haben. Ja, und zwar gibt es ja immer diese, das ist ja schon länger so, dass man halt Haie und so von Aussterben bedrohte Tierarten markiert mit so einem Peilsender, damit man weiß, wie die sich genau verhalten und wo die Populationen sind und so. Ich glaube, da hattest du sogar den besten Gag der Podcast-UFO-Geschichte gemacht, ne? Mit dieser Schildkröte. Und dann, wo wir gesagt haben, die ist gerade 15 Jahre alt, was macht die gerade so? Und dann hast du gesagt, die hört Avril Lavigne oder so. Oder nee, die Rechte Wer hat die Rechte an dem Material, das die Schildkröte dreht, glaube ich. Also fast, falls sie irgendwie Nirvana hört oder so, haben wir dann gesagt. Ja, genau. Ich glaube, das war immer noch der beste Podcast-UFO-Gag aller Zeiten. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Und dann sind die auf die Idee gekommen, es gibt jetzt auch Drohnen, dass man einen Peilsender hat und damit man die nicht nur die ganze Zeit orten kann, sondern die ganze Zeit filmen kann, so ein ganz gelbes, grelles U-Boot hinter den her schwimmen lässt, die ganze Zeit. Und dann haben die irgend so ein Hai, das war halt so der Feldversuch, und jetzt hat irgend so ein Hai schwimmt irgendwo draußen rum und andauernd ist so ein ganz grelles U-Boot, schwimmt 5 Meter hinter dem Hai die ganze Zeit. Es beschleunigt auch, es kann genauso schnell schwimmen wie der Hai, es ist einfach die ganze Zeit nervt es. Und ich frage mich auch so, wenn er zu seinen Hai-Freunden dann angeschwimmen kommt. Hey Dave, Jerry. Ey, schon, irgendwas er ist schon anders. Wieder dabei. Irgendwas ist anders an dir. Ich kann es nicht genau benennen, ja, aber irgendwie hast du dich verändert. Er ist schon wieder da. Das U-Boot auch so programmiert, dass es Augenkontakt vermeidet. Ja, vor allem, hätten die es nicht irgendwie in so einer Farbe machen können, die dem Hai nicht behindert beim Jagen? Weil es ist knallgelb einfach. Ganz schlechte Augen drauf gemacht. Ja. Und so ein Lächeln am Boden. Das ist kein Scheiß. Und es ist mega gelb. Es ist einfach die knalligste Farbe der Welt, damit die Forscher das wiederfinden. Aber es behindert den Hai vielleicht beim Jagen. Damit die Forscher es 3000 Kilometer unter dem Wasser, dass sie das Gelbe sehen. Ja. Und dann kommt der Hai an und will so jagen. Und dann eine gelbe Flosse. Und das dumme U-Boot, der dumme Bruder vom Hai, kommt dann wieder mit. Und so Seifenblasen, Blubberblasen, die rauskommen. Mega auf. Wie gut ist das denn einfach? Das fand ich auch so lustig. Vor allem, ich war irgendwie der Einzige im Raum, also neben dem Fernseher. Regiebesprechung, ja. War ich so der gesagt hat, irgendwie, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja. Weil es beeinflusst den Hai ja auch irgendwie. Er will es auch bestimmt loswerden. Dann fängt er an, so Kreise zu drehen. Wir haben festgestellt, dass Haie die ganze Zeit im Kreis schwimmen, die ganze Zeit. Und sie ständig umgucken, so paranoid. So. Ich weiß nicht, der folgt mir nicht. Aber dann immer so stehen. Ah, er ist schon wieder da. Sorry, hallo, kann der bei mir übernachten heute? Ja. Ich dachte, weil du als du Drohne gesagt hast, dachte ich, sie bauen so eine fliegende Drohne, die dann einem Vogel hinterher fliegt die ganze Zeit. Ja, das ist der nächste Schritt wahrscheinlich offensichtlich. Nee. Einfach immer zu langsam ist. Warte, ich kann nicht so schnell. Warte kurz. Ja, okay. So. Bei Rick and Morty, wo die den Planeten, einen neuen Planeten suchen und dann ist einer halt viel zu klein. Einer ist viel zu groß, keine Ahnung. Und dann ist ein Planet, der scheint ganz normal. Und dann geht die Sonne auf und ist einfach nur so eine Sonne mit einem Gesicht drauf, die ganze Zeit nur schreit. Was einfach eine mega gute Idee ist. Planet ist perfekt. Planet ist perfekt. Die Sonne geht auf. Dann geht sie wieder unter. Ah, schon 52 gut. Das ist eine tolle Stunden. Serie. Ohne Scheiß, warum hört ihr diese Folge gerade? Ihr könntet viel bessere Sachen gucken. Das frage ich mich ja wirklich. Nee, wir können ja mal sagen, was macht ihr? Schaut euch mal Ren and Stimpy an. Ich habe mir diese Woche die Komplettbox von Ren and Stimpy bestellt. Das ist die abgefuckteste, abgefahrenste Serie, die es überhaupt gibt. Was ist denn das, Florentin, genau? Das ist mir eine Folge. Schaut euch an, Ren and Stimpy kennen die meisten. Kennen die 90s Kid unter uns. Die kennen die 90s. So zwischen Sailor Moon und Heidi lief damals Ren and Stimpy. Mega gut. Erzähl doch nochmal. Und schaut euch House of Cards an. Wo kann man das denn kaufen zum Beispiel? Schaut euch Utopia an. Mega geile Serie aus England. Es gibt so viele geile Serien, die ihr anschauen könnt. Worum geht's in Utopia? Ja, um eine riesige Verschwörungstheorie und um Leute und Internet-Nerds, die das dann rausfinden und sich treffen und dann in Gefahr geraten vielleicht. Mega interessant, mega geil. Mega gut inszeniert, vielleicht auch ziemlich gewalttätig. Entsteht aber eine kleine Wendung mit Melanie, der Hauptperson, Melanie, die sich vielleicht in Tom verliebt. Der kleine Elefant. Kannst fressen und bist überall bekannt. Kannst fressen? Rö. Ist das wirklich der Text? Nee. Kannst fressen? Wow. Hey, Melanie. Fällt uns da nicht noch irgendwas anderes ein? Ja, kann leider nicht. Kannst fressen, kannst überall bekannt. Kannst, was aber ist denn da eigentlich der Text? Kannst. Benjamin, Dürli, kannst. Kannst sprechen. Sprechen. Sprechen. Die einzige Fähigkeit, die hat. Sprechen. Fressen? Ja. Komm, wir gehen mal ans Fenster. Achso, ich wollte Wir gucken mal, was es hier zu entdecken gibt. Alles geil, wir machen den Balkoncast. Oder den Balkast. Balkan. Glaubst du, Balkon kommt von Balkan? Wir gucken mal auf den Innenhof gerade. Tatsächlich ist es keine einzige Person da. Die Sonne hat sich schon ein bisschen gegen Ende. Jetzt kommt allerdings da so ein Mann um die Ecke gerade, hat einen Hund an der Leine. Hat er eine Pistole in der Hand? Nee, das ist, glaube ich, noch ein Teil. Nee, das ist eine Pistole. Okay, vielleicht sollten wir vielleicht das Fenster mal zu machen. Oh, warte mal, da kommt jetzt noch ein zweiter. Jetzt ist er stehen geblieben gerade. Ja, jetzt hat er der Knarre auf ihn. Das muss man mal, so souverän machen. Oh, glaube ich, müssen wir dann doch nochmal lieber reinkommen. Mal kurz mal lieber zu. Folgt, was hier alles das ist jetzt mal geschieht. Naja, aber wir machen Unterhaltungssendung. Deswegen sollten wir vielleicht davon absehen. Naja, gut, Florentin, was ist sonst so in deinem Leben? Was geht sonst vor? Ja, lustige Dinge sind passiert. Für mich war die Prank Week. Ich habe ein paar Pranks im Büro gemacht. Zum Beispiel, hast du was gemacht? So, zum Beispiel? Wir haben ja die neue Kaffeemaschine bekommen. Erzähl doch mal, ja, genau. Und da war so ein Installateur da. Und du hast ihm Kick Me Schild aufgedrückt. Nee, da war so ein Installateur da und der war, glaube ich, so 2 Stunden lang da, weil die Kaffeemaschine sehr schwer groß war. Ist. Sehr groß. Da musste die so reinrollen. Nimmt einen Raum ein. Keiner weiß. Wir trinken gar keinen Kaffee. Keiner trinkt Kaffee bei uns, weil wir eine sehr, sehr große Kaffeemaschine. Und dann bin ich oft. Danke. Ah, Co-Moderator Stefan, der kann einfach jede Story noch einen Ticken geiler machen. Einfach, er kriegt es immer wieder hin. Ich wollte tatsächlich gucken, ob es einen Ausschlag hat. Ob es einen Ausschlag auslöst am Interface. Muss ich mal kurz. Oh. Nein, mein Gott, dann war der Installateur eine Stunde lang da. Und dann bin ich in der Zeit irgendwie 3-mal aufs Klo gegangen. Ja. Und habe jedes Mal einen anderen Song gepfiffen, so einen klassischen Ohrwurm-Song. Und ich wollte ihm jedes Mal einen anderen Ohrwurm geben und dann gucken, ob er beim nächsten Mal den Ohrwurm selber pfeift. Life in plastic. Enough in plastic. Enough in plastic. You can brush my hair. And bend me everywhere. Imagination. Life is a creation. Life is das eine kreationistische Botschaft? Life is nuclear. Ich habe immer Nukleation. Ich habe immer, okay. Life is nucleation. Nukleation. So. I'm a Barbie girl. Life is Nukleation. In a Barbie world. Ist so ein Mädchen, ja, die plötzlich also die ganze Zeit so rumhoppt am Strand und irgendwas steht an der Tafel und erklärt dann irgendwie, was wie man genau Kernfusion betreibt und sowas. Ich finde ihren Song ganz geil, ich bin jetzt ganz ehrlich, es gibt nur diese eine Stelle da im dritten diese Refrain. Diese belehrende Stelle, wo sie plötzlich anfangen, Nukleation. Atome zu erklären. Und soweit ich mich erinnere, existiert das Wort Nukleation auch nicht wirklich. Also ich weiß nicht genau, in welche Richtung sie da hinwollen. Life is Nucleation. Wie oft ich in der Disco stand und gesungen habe, Life is Nucleation. Genau, die Musik geht aus und der Nuclear. Oh. Ups. Sorry. Zwei Bier bitte. Fährt auf seinem Segway davon. Wir haben auf der Tanzfläche wäre das mega geil. Weil es halt konstant nur rudern und irgendwie allen möglichen. Auf der Stelle kannst du dich auch drehen. Das heißt, wow. Und ich bin größer als alle anderen. Noch mehr. Das heißt, du bist wie so ein Korkenzieher tatsächlich. Wir haben darüber gesprochen, über deinen Tanzstil tatsächlich. Weil ich habe dich noch nie tanzen sehen und ich würde dich gerne mal tanzen sehen. Wir haben uns schon mal tanzen gesehen. Hä? Comedy-Preis. Da konnten wir ja gar nicht mehr unsere Glieder an uns lassen. Finger nicht voneinander lassen. Seit, wir haben rumzappeln da. Wir haben den Shaky Man gemacht, die Wave. Ich habe ein Video von dir, wie du auf dem Comedy-Preis tanzt. Echt? Bemerkst, wie ich es filme, auf mich zuläufst, um meine Kamera in deine Obhut zu bringen. Kann ich mich schon erinnern, ich war stockbesoffen an dem Abend. Ja. Aber du bist ja eher so ein Fußtänzer, ne? Hast du gesagt. Ja, also mein Oberkörper, muss man sich vorstellen, ist kerzengerade. Mhm. Ich verziehe auch keine Miene. Ja. Die ganze Zeit so ein cooler Blick. Und dann die Füße außer Kontrolle. Völlig außer Kontrolle. Ich habe keine Kontrolle über meine Füße. Wenn mein Song kommt, Single Ladies, dann rasten meine Füße komplett aus und I can't handle it. Also einfach, es läuft dann so los und dann fragen sich mich oft auch Leute, ob ich das professionell mache. Wie schaust, also mein größtes Problem beim Tanzen ist das Gesicht. Das ist nicht nur dein größtes Problem beim Tanzen. Achso, ich dachte jetzt, du gehst in die andere Richtung und sagst so, das ist nicht das einzige Problem beim Tanzen. Achso, so, okay. Ne? Also beides Gags. Schön. Und deswegen stimmt die Chemie zwischen uns. He didn't say that. That didn't just happen. You wouldn't believe what happens at minute 52. Übrigens, ey, ich habe den Facebook ist echt scheiße. Ich habe den besten Gag meines Lebens bei Facebook gemacht. Unter so einem englischen Wissenschaftspost. Und es hat nur einer gefällt das irgendwie. Aha. Und das war nämlich so die Jurassic Park Geschichte. Also man konnte... Mhm. Ja, in Bernstein konnte man endlich, irgendwie hat man so Dino-Fossilien gefunden und so, und man versucht das Blut daraus zu nehmen und so. Man versucht dadurch die Vergangenheit zu rekapitulieren. Und Bernstein heißt im Englischen Amber. Amber. Und ich habe geschrieben, weil man ja in die Vergangenheit guckte damit, don't look back in Amber. War dann mein Gag darunter. Don't look back in Amber. Und zwei Leuten. Hä? Vor allem, du könnt, erstens verstehe ich ihn nicht und zweitens hättest du doch vielleicht einen Remember-Gag machen können, oder nicht? Aber Don't Look Back in Amber ist ein Song. Ein sehr bekannter Song in der Popkultur. Echt? Don't Look Back in Anger. In Anger? Ach so. Ja, das ist ja der Wortgag. Ja, ja, aber auch den kenne ich nicht. Ja, das ist das Problem. Warum hast du keinen Remember-Gag gemacht? Wenn ihr gerade in der U-Bahn saßt, sorry. Im U-Boot. Sorry, dass ihr ausgerastet seid vor Lachen und Leute unter Bekanntschaften gemacht habt. Falls ihr gerade den Hai irritiert habt, die mir gerade hinterher schwimmt mit eurem kleinen gelben mit eurer scheiß Drohne, dann sorry, dass ich gerade massiv zum Lachen gebracht habe. Bei Florentin ist es mir nicht gelungen. Aber dafür habe ich ja noch ein paar andere Gags heute. Apropos Amber. Aber du hättest mir auch Wake Me Up When September Ends. Ja, aber das passt halt nicht nur auf einer Ebene. Nur mit dem Amber-Wortspiel, aber nicht, dass sie dadurch in die Vergangenheit gucken wollen. Ja gut, Gag Nachhilfe, 2.0, kriegst du später von mir. Bring dir deine Anekdote zu Ende. Ich würde echt mal gerne mit deinen Notizen jetzt improvisieren irgendwie. Ja, das können wir gerne machen. Quasi so Gag-Karaoke. Aber da ist das nicht so gut, weil dann gebe ich dir einen anderen. Gib mir mal ein anderes Gag-Dokument. Und gib mir auch du mal ein Gag-Dokument, dann machen wir jetzt mit verteilten Rollen. Das ist nicht schlecht. Also, jetzt gibt es eine Rubrik dafür. Okay. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Dingelingeling. Der das Podcast-UFO. Dreh den Swap auf. Dreh-Karaoke. Gag-Karaoke. Ja, alles klar. Ciao. Gag-Tausch. Wo wir unsere Gag-Dokumente austauschen und versuchen mit den Notizen des jeweils anderen heiße Gags zu machen. Wohingegen, ich habe von Florentin jetzt ein richtiges Gag-Dokument bekommen. Du hast von mir nur ein Dokument bekommen, wo du quasi, wo du Schnipsel von meinen Gedanken siehst, die ich meinem Podcast erzählen wollte. Ja. Aber zunächst einmal, Papa, warum sieht dein Penis anders aus als meiner? Ja. Mein Sohn. Also, du kannst dich einfach so Gags machen. Nur mein Sohn. Schon irgendwie einbauen. Zuallererst mal, dein Penis ist nicht irrigiert. Mhm. Ui, nicht schlecht. Ja, die sind aber alle geklaut, glaube ich. Ich glaube, die sind gar nicht von mir. Okay, alles. Wow, der große Fun, der jetzt kommt in der nächsten halben Stunde, ist nicht von uns. Viel Spaß. Guckt einfach irgendwie ein Comedy-Special bei Netflix lieber. Aber wir könnten uns ja zum Beispiel jeweils Aufgaben geben, um die nächste Folge interessanter zu machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass wir eine Woche lang nichts essen. Wow. Comedy-Gold. Damit wir einfach komplett geschwächt am Ende unserer Kräfte hier aufnehmen. Geil. Aber ich finde es ja immer geil, weil letztens, Weihnachten ist ja schon eine ganze Weile her, aber das Geile ist ja, dass wir hatten ja tatsächlich einen Weihnachtsbaum an Weihnachten. Und ich weiß, was jetzt kommt. Was ich da immer richtig geil finde, wenn du auf dem Amt bist. Nein. Und dann gibt es ja immer diese lustigen Rüberschiebmaschinen, ne? Also diese... diese Maschinen, wo man dem anderen dann immer so das Wechselgeld rübergibt und sowas. Und dachte mir, wie geil wäre das denn, wenn du den Weihnachtsbaum Es waren zwei Geschichten, die eine habe ich euch immer erzählt. Das ist halt wirklich eine Aufzeichnung, ist Heiligabend Weihnachtsbaum. Wow. Mega Story. Auf dem Weg zu meiner Tante, wo wir Weihnachten gefeiert haben, lief so besinnliche Musik, läuft im Radio immer so ganz besinnliche Weihnachtsmusik und die Enkel kommen zusammen und die Kinder kommen zusammen. Und dann wollten die halt die wissen auch nicht genau, was sie an Weihnachten noch alles erzählen sollen. Und dann haben die angefangen, in Forscher zu befragen, wie Bäume das eigentlich empfinden, Weihnachten. Und das überhaupt, also als Weihnachtsbaum stattzufinden im Wohnzimmer. Ja. Und die wollten wahrscheinlich einfach so ein behagliches Interview führen, wo aber der Forscher, der hat dann die ganze Zeit einfach nur knallhart Wahrheiten rausgehauen, hat die ganze Zeit gesagt, nee, die finden das gar nicht schön. Auch der Geruch, das ist nicht irgendwie ein Enzym, was sich aus, sondern das ist einfach nur Angst. Das ist sozusagen deren Todesschrei, weil die, das sind immer Schmerzen quasi, die aussondern. Man muss sich das vorstellen, das ist ein großer Organismus quasi, viele Tannenbäume und die sterben einzeln. Und was man da, das, der Geruch ist ein Todesschrei und was das Harz, was rauskommt, ist eine Art Blut. Kann man sich vorstellen, die sind unfassbar Qualen für den. Und dann hat sie gesagt, ja, das sind Pflanzen, die merken doch gar nichts. Doch, das hat man mittlerweile festgestellt, die merken das, es ist unfassbar schlimm, was sie da machen. Schmerzhaft. Sehr lange wir sind auch dagegen. Ja, alles klar. Jetzt kommt erstmal Last Christmas von Wham. Wir sprechen gleich weiter. Ciao, ciao. Es war mega unangenehm und es ist so ganz seltsam abgedriftet. Ja, was erwarten die denn auch, wenn sie Pflanzenforscher fragen, was mit der Pflanze passiert? Ja. Ey, was, aber, Wenn du einen Brief an einen Astronauten schreiben müsstest, was würdest du ihn fragen? Wenn du eine Frage an einen Astronauten stellen könntest, du schreibst einen Brief in Space. Ich glaube, ich würde sowas fragen wie, immer schön auf dem Boden bleiben. Das ist nicht wirklich eine Frage. Als Tipp. Du willst erstmal Tipps geben. Tipp geben. Bleib mal schön auf dem Boden, Astronaut, würde ich sagen. Ja, ihn auch nicht persönlich ansprechen, sondern nur Astronaut. Nee, und dann würde ich sagen sowas wie, man hört keine Schreie im All. Auch so als Tipp. Falls er schreit, dass er davon ausgeht, dass niemand kommen wird. Sowas. Mhm. Ich habe eine Frage an dich. Was glaubst du, macht so ein Oktopus den ganzen Tag? Also, ich glaube, der verbringt sonst sein ganzes Leben damit, sich die Ärmel hochzukrempeln, oder? Um endlich mal anzugreifen zu seinem Oktopus-Leben. Hey, holt er richtig was aus sich raus. Oder? Oder vor allem, was machen zwei Oktopusse, wenn sie sich begrüßen? Sehr awkward, wer gibt wem welche Hand? Welche, ne? Hand und wie viele Hände und wie sind die, der Begrüßungsvorgang dauert wahrscheinlich sehr lange, würde ich mal meinen. Aber apropos Tiere, ich sag mal, ein Skandal, der Berliner Zoo ist in der Kritik, weil das Chamäleon-Gehege ist seit 6 Jahren. Leer. Die längstmögliche Pause zwischen Feedline und Punchline. Ja, den habe ich sogar rausgehauen. Ich glaube, der ging gar nicht so schlecht. Ganz gut, ja. Die schlechteste Rubrik ever. Schlechter als Club Sandwich. Und das von den Machern von schlechten Rubriks wie Club Sandwich oder und Topical Island. Wir sprechen von einem Heißluftballon, eine Folge, und haben aber das Mikro vergessen. Kommt jetzt zu Ihnen. Wow, wir haben nicht mal einen Rubriknamen. Warum kann ich das nicht mehr drehen? Weil es ein Cajon ist. Das ist ein Musikinstrument, die kann man nicht drehen. Das ist ein großes Problem. Deswegen sind Orchester auch immer in eine Richtung. Gucken alle in eine Richtung. Oh Gott. Weil man die Instrumente nicht drehen kann. Aber es ist mir auch oft, selber für mich ein Problem, dass meine Gag-Dokumente sehr kryptisch verfasst sind. Ich habe zum Beispiel geschrieben, Telefon ICE Schrei, und habe es seit Jahren in meinen Notizen gehabt und wusste nicht, was es ist, bis es mir irgendwann einfiel. Mhm. Weil ich kenne die Story sogar auch. Ich glaube, die hast du ja schon mal erzählt. Ja, habe ich noch nicht im Podcast erzählt. Achso, dann hau raus. Ich war, raus. Alles klar. Also, ich war in einem ICE und dann war eine Frau neben mir, die dann diese Durchsagen gemacht hat, dass man gleich, wann die nächsten Anschlusszüge kommen und wo man gleich ist und so weiter. Mhm. Und dann hat sie ein Telefon gehabt und hat dann halt ganz nett reingesprochen und gesagt, ja, herzlich willkommen in Heilbronn. Ihre Anschlusszüge sind, sah dann aber schon auf dem anderen Gleis, die Züge, dass sie schon viel zu früh da waren, hat dann das Mikrofon an ihren Körper gehalten und hat mich angebrüllt, was soll denn der Zug schon da? Was macht denn da diese dumme Arschlöcher? Der RE4 in Richtung Schwerin ist bereits am Gleis. Was zum Teufel macht der da? Oh mein Gott! Aber sie, keine Chance, dass sie ihn noch erwischen. So, hat halt ganz eloquent gesprochen, aber hat zwischendurch einfach mega die Attacken, Panikattacken bekommen und ich einfach geschrien. Ich glaube, ICE-Mitarbeiter ist ein extrem stressiger Job, weil du bist ja immer, bei den Stationen ist es extrem stressig, Anschlusszug, ist er schon da, wie sage ich es den Leuten, fuck, und dann hast du wieder 20 Minuten, wo du komplett gechillt bist, wo aber halt immer so einen, ah scheiße, wir haben jetzt schon eine Minute Verspätung, kriegt das noch hin, kriegt er noch die Kurve, kann er noch über den bunten Streifen am Boden fahren, damit er den Boost kriegt, kriegt er den Sprung hin und so, dass er die Zeit noch schafft, und dann bist du halt wieder. Das wäre mega geil, auf Autobahnen so einen Booststreifen zu haben. Absolut. Diese Regenbogen-Dinger. Oder halt so Fragezeichen-Kästchen. Ich habe mal gedacht, wie cool wäre es denn, wenn Autobahnen quasi wie auf Flughäfen diese quasi Rolltreppen Laufbänder in der haben, Ebene. Ja. Also wenn das quasi so ganz große Laufbänder sind, dass man quasi meinetwegen 150 fährt, aber in Wahrheit 350 fährt, weil halt eine Laufbahn unter einem ist. Meine Antwort war, dass es wahrscheinlich einfach zu teuer wäre, das zu bauen. Alles da. Das war der realistische Gag-Vernichter. Wahrheit tötet Gag mit Stefan Tingo. Ja, aber Recherche nimmt den Drive aus jedem Gag. Diese Folge wurde Ihnen gesponsert von isotonischen Drinks. ISO. Ihr isotonischer Drinks Nummer 1. Do I have to say anymore? Wir sind viel isotonischer als zum Beispiel Isomaniac oder ISO Booster ISO oder Isotope. Oder Isomatten. Nee, oder halt sowas wie ISO. ISO. Ihr isotonischer Drink von Nestle. Nestlé, sagt man, ja. Ja, aber jetzt, wir haben jetzt für die eine Folge, haben wir sie jetzt gesponsert, Herr Titze. Und jetzt gerade die eine Folge, die wir gesponsert haben, war sehr schlecht. Also, ja. Aber gut, wir haben ja vertraglich schon Ja, ja, eigentlich finanziell ist das alles keine Sache, aber ich frage mich, warum. Geregelt. Warum die gerade so schlecht? Ja, das kann man halt immer nicht. Wir sind sowieso eine Sinuskurve, muss man sich das vorstellen. Und da haben sich halt jetzt mal leider. Aber je öfter sie in uns investieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine gute Folge dabei haben. Aber warum haben sie denn gerade in dieser Folge die neue Rubrik Dreh den Swap auf eingeführt, die ja. Ja, gut, ich muss sagen, wir schwimmen halt so mit unseren Impulsen mit. Das ist ein impulsiver Podcast. Und, ist ein isotonischer Podcast, hatten wir doch gesagt. Ja, ist ja jetzt unter uns so. Im Podcast würde ich natürlich isotonisch sagen. Mhm. Damit wir es ein paar Mal öfter gesagt haben, damit es sich einbrennt in unsere leichtgesinnten, sehr leicht zu beeinflussenden Hörer. Ja, ist so, ne? Aber. Ist so. Sehr gut. Dankeschön. Kann ich vielleicht bei Ihnen anfangen? Womit? Sagen wir mal als Werbetexter oder sowas. Bei Ihnen jetzt bei ISO? Ja, wir haben jetzt diese neue Kampagne mit dem isotonischen Getränk mit Kirschgeschmack. Da bräuchten wir vielleicht noch einen guten Spruch. Ich hätte auch schon mal einen Lebenslauf eingereicht. Okay, dann schauen wir uns doch mal den Lebenslauf an. Hier steht 1996 Geburt. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, da bin ich geboren. Mhm. Das passiert, wenn... Haben Sie schon mal davon gehört? Grob. Ich habe jetzt die ganzen Fakten nicht immer da. Okay. Ja, wir sollten uns vielleicht auch eher auf 2015 konzentrieren, wo ich den Grimme-Preis für die beste Frisur gewonnen habe. Ja. Haben Sie denn jetzt eine Idee für den isotonischen Nein. Getränk mit Kirschgeschmack? Nee. Wir haben noch einen mit Ananas. Ach ja, Ananas ist, sehe ich mich eher. Fällt Ihnen da irgendein Spruch ein, jetzt spontan? Ein Spruch? Nee, Sie wollen sich als Werbetexter bewerben. Ananas. Sie haben noch nie den Begriff Spruch gehört, oder? Nee, was war jetzt das Problem? Das Wort kann ich es noch nicht. Ananas. Krass, ist das ein Ananas? Ja gut, aber das ist auf isotonisch nicht eingegangen. Ich fasse es nicht, ist die Ananas ein krasser Spaß. Basta. Von Isso. Ist wir brauchen so, noch 200 Zeichen mehr. Ist so, aber ihr trinkt das Getränk, das euch am Leben hält. Ihr müsst was trinken und Wasser immer nur ist auch langweilig. Ist so, drinks. Von Nestlé. Gesponsert von Podcast-Uber. Wir melden uns. Alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Bam! Mörderfolge. Geil. Ich bedanke mich bei dir, Florentin. Woo! Gute Arbeit. Oh mein Gott. Stefan. Geil. Wir sind's, euer Florentin und Stefan. Und wir freuen uns. Nächste Woche. Auf nächste Woche. So. Nächste Woche. Gibt's vielleicht einen Gast? Vielleicht den... Donny Buckeberg. Genau. Also, mach's gut. Mach's gut. Wir sind dann raus. Abgehoben. Ich glaube, wir werden jetzt noch ein bisschen. Wir gehen jetzt noch nach Hause und setzen uns dann hin und machen den Browser auf. Schauen wir auf einschlägige Webseiten. Oder auf Facebook, danach auf Twitter. Netflix. Aber vielleicht mal einen kleinen zotigen Clip. Und dann vielleicht mal auch mal lauter stellen. Oder leiser. Je nachdem. Nach vorne skippen, nach hinten die skippen. Helligkeit hochmachen. Rauf mit der Helligkeit, ne? Rauf, und rauf, dann rauf, rauf. Auf Play drücken. Rauf. Immer in die Helligkeit. Der Sonne näher. Der immer einen Schritt näher der Sonne, tatsächlich. Die Sonne ist untergegangen. Fast. Ein Jerk-Hard. Nein, sieht am Ende. Es gibt diesen genialen Sketch von Conan O'Brien, wo er sich als Soldat. Da gibt es so ein Reenactment vom Bürgerkrieg. Und da hat er sich so als Soldat verkleidet. Und dann trifft er so einen anderen verkleideten Soldaten am Feuer. Und dann will er so seinen Charakter üben. So ein bisschen, so kann ich mit dir meinen Charakter üben, dass wir einfach so ein bisschen unterhalten in Character. Und dann hat er halt so den mega überzogenen Charakter. So, I don't know a lot about numbers and things and I can't read. I don't know much about dirt. I never heard of the sun. Das finde ich so lustig. I never heard of the sun. Die Aussage. Aber du hast es gerade benutzt, wie so. I never heard of the sun. Well. Aber also, um auszudrücken, dass man kein wahnsinnig kluger Mensch ist, I never heard of the sun. Aber wollen wir uns nicht morgen eher mittags treffen? Dann ist ja hell und so. Hä? Wie meinst du? Hey. Well. I never heard, heard of the sun. This flaming ball in the sky. Damn you, flaming ball. Damn you. Sometimes you're there, then you're not. Calm down. What is it? You're playing with us. Calm down. Calm down and speak to us. I never heard of the sun. Es ist so gut. Wie kann man denn sagen, dass ja. man noch nie von... Das ist ja der Gag. Never heard. I never heard of this song. Noch nie von der Song. Voll scheiße. Weißt du was? Ich bin ein einfacher Mann. Ich kann mich nicht mit Zahlen aus, ich kenne nicht viel Geschichte, ich habe noch nie was, kein einziges Wort von der Sonne gehört. Oh, das ist uncool auf Deutsch. Ist großartig. Auf Deutsch ist es uncool. Uncool, aber woher wissen wir eigentlich, dass sie die Sonne nicht dreht und die Erde eigentlich still steht? Weil man den Himmel abgemessen hat. Die Sonne bewegt sich aber auch. Nein. Doch, klar. Ja, aber um das Zentrum der Milchstraße. Hä? Klar. Die Sonne bewegt sich auch, nur wesentlich langsamer als die Erde. Ja, aber jetzt nicht so, eher so lang. Merkbar. Leger. Chillt, so ein bisschen. Schlurft. Ja, aber bewegt sich auch. Die Sonne schlurft. Und zwar sind wir sind die Milchstraße einer Spiralgalaxie und wir befinden uns ein bisschen in der perfekten Größe im Abstand zu einem der Arme. Boring. This is boring, Stefan. Clearing things. Also, gut, das war der erste Teil des Podcasts Usos. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Sendung. Der Doppelfolge. Herzlich willkommen. Doppelfolge. Der Doppelfolge Podcast UFO. Stefan, wie würdest, hättest, würdest, wärst du lieber, ich keine Lust mehr. Wärst du lieber Herr über das Tierreich oder Herr über das, die Pflanzenwelt? Wärst du lieber Herr der Ringe oder Herr der Ketten? Da du Ringe brauchst, um Ketten zu bauen, natürlich Herr der Ringe. Weil ich dann mit dem Herr der Ketten einen sehr lukrativen Deal abschließen kann, wo er seine Ringe für seine Ketten herbekommt. Bist du lieber Herr der Ringe oder Herr der Fliegen? Oder Herr der Fliege. Ich war schon oft oder, Herr der Fliege. Oder Herr Fliege. Ich war auch oft Herr der Lage. Der Herr der Lage. Der mega gute Film von Regisseur Stefan Dietze. Der Herr der Lage, einfach ein Mann, der immer alles unter Kontrolle hat. Und einfach danach, nach 2 Minuten ist der Film vorbei. Leute, ich habe alles unter Kontrolle. Alles gut. Du machst das, du machst das. Der Herr Bis der morgen. Lage. Hä? Findest du nicht so mega lustig? Geht so. Ich merke das. Aber ich wollte Herr noch Herr der Lauge draus machen, aber glaube ich, hat es gar nicht gebraucht. Ui. Ja, mein Gott, ne, ein bisschen. Ich weiß nicht. Aber welcher Herr wärst du denn gerne? Ringe. Früchte. Herr der Früchte. Glaubst du, in einem Krieg Früchte gegen Ringe, wer würde gewinnen? Früchte. Ja? Weil Früchte kannst du so sauer machen, dass sie die wegessen zum Beispiel. Aha. Zitronen sind sehr sauer. Vielen Dank an den Fruchtexperten Stefan Früchtchen. An dieser Stelle. Interessant, dass sie so heißen, tatsächlich. Ja, ich glaube auch oft, dass sich Familiennamen ist ein erster und dann ist die Idee, was man machen will. Mhm. Müller, okay, mache ich halt eine Mühle auf und mal Getreide zu Mehl. Oder Schmidt, okay. Mach ich halt eine Late-Night-Show. Ist okay. Ja. Du bist aber heute on fire, ey. Ja. Meine Herren, nicht ich schlecht. Bin drauf. Die Heizung. Boah, wollen wir mal ein Musical aufführen? Okay, die Heizung stellt sich zuerst vor. Wie so einem Andrew Lloyd Webber Musical, wo sich erst die... Ich bin die Heizung. Es wird warm um mein Herz. Ich wärme alle Menschen. Doch mein Leben ist kein Scherz. Denn eigentlich bin ich eiskalt. Aber jetzt. Ich bin der Mixer, ich mixe alle Früchte. Und was in mich kommt, das mache ich klein und flüssig. Ich bin das Portemonnaie, ich liege auf der Heizung. Ich habe einen strange amerikanischen Akzent, weil die amerikanischen Musicalsänger wesentlich billiger sind als die Deutschen und besser, auch besser sind. Wir sind auch besser, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sein, wir sind auch besser. Ich bin die Luft, ich bestehe zu großen Teilen aus Sauerstoff. Sauer wie mein Freund, die Zitrone. Ich bin die Zitrone, wir sind seit 12 Jahren zusammen. Ich brauche Sauerstoff, aber ich brauche auch die Sonne. Ich habe noch nie von der Sonne gehört. Bam, bam. Sonne, ja, die Sonne scheint mir auf den Bauch und macht mich glücklich. Ich bin ein Igel, ein Igel, der ein kleiner, stacheliger Igel. Der Fallschirm in der Erde fällt. feststellt. Ich habe Großteile meiner Anatomie nicht verstanden, Dinge auf dem Rücken. Aber was soll's? Meine Fressfeinde sind zu Großteilen ausgestorben. Deswegen, Igel! Igel! Das ist genau das Zeug! Igel! Wow. Alle Igel! Alle Igel in Stuttgart! Igel! Das geht an euch! Bin ich eigentlich mit Stachelschweinen verwandt? Oder nicht? Oder nicht? Aber Luftballons können mir gar nichts! Ich hasse... Ich hasse Seifenblasen! Ich hasse euch so sehr! Seifenblasen hassen mich aber viel mehr! Igel! Manchmal nennt man mich auch Igeil! Warum ist die Musik jetzt auf? Leute! Portemonnaie! Heizung! Wie kannst du... Ich bin ein Auto und ich merke nicht, ich weiß nicht genau, über was ich gerade gefahren bin. Ich bin die Ampel rot! Halt! Nein, ich will aber grün! Ich bin die Ampel gelb! Oh, ja, danach kommt grün! Ich bin die Ampel blau! Nein, was zur Hölle? Ist gerade los! Ich bin die Ampel Liebe! Liebe! Sie ist überall! Die Liebe regiert die Welt. Aber was höre ich da in der Ferne? Die Liebe nimmt ein Geräusch wahr. Was genau passiert da eigentlich? Wir sind die Maulwürfe. Wir werden diese Stadt einnehmen. Da kommen sie. In Scharen. Tausende über tausende Maulwürfe kriechen durch die Städte und die Gassen. Sie fressen alles auf. Wo wollen sie hin? Wir wissen es nicht. Erst die Kinder, dann die Ampeln, dann die Großmütter, dann den Rest der Ampeln, die sie vorher nicht gesehen haben. Was genau war ihre Mission? Wir wissen nicht genau, wie wir sie aufhalten könnten, doch dann haben wir entdeckt, dass sie nichts sehen und deshalb wahnsinnig gut hören können. Und da haben wir ihnen ein Schnippchen geschlagen. Beatman! Beatman! Rette uns! Du musst uns retten vor den Maulwürfen! Beatman! So, rette uns! Du musst uns retten! Die Maulwürfe! Ich bin Beatman! Ich rette euch! Oh Mann, Maulwürfe können mir gar nichts! Sie hören mich nicht! Sie hören mich nicht kommen! Die Maulwürfe kommen uns zu fressen! Ich bin der Maulwurf, ich kenne kein Rhythmusgefühl! Aber ich weiß, wie man Maulwurfszügel baut. Das ist das Einzige, was ich kann. Unsere Vorstellung von Architektur ist begrenzt. Tiefe. Ich lebe im Dunkeln. Palast in der Tiefe gebaut. Denn niemand soll mich sehen. Ich lebe im Schatten und kann nichts sehen. Doch die Fratze der Dunkelheit kann nur besiegt werden. Wenn wir die Sonne zu uns holen, und dann holen wir die Sonne. Aber es ist unmöglich, die Sonne zu der Erde zu holen. Wir müssen nach draußen eine Inversion planen, damit die Leute uns die Sonne schenken. Die Sonne und die Erde sind seit jeher getrennt und voneinander durch unglaubliche Höhen getrennt. Aber niemand dafür haben wir den schaffen. Charakter der Liebe bereits früher etabliert im Musical. Die Liebe kann die Sonne und die Erde zusammenbringen. Und dann kam ihnen die Idee, zusammen mit der unmenschlichen Größe und dem Rhythmusgefühl von Beatman haben sie die Sonne auf die Erde gebracht. Die Liebe hat ihnen geholfen. Doch was ihr da im Hintergrund hört, ist die Kernschmelze, weil einfach die Sonne hat die Erde zerstört, alle sind gestorben. Und Plutonium! Uran! Germanium! Germanium! Ein Musical von Florentin Will und Stefan Tietze. Ab morgen im Musical Dome. Weiner Eickel. Herzlich verabschieden. Und? Hier kommen so ganz seltsame Geräusche, kommen gerade an in dem Raum. Nicht erwähnen, das hat man gerade gehört. Flüstern bringt halt nichts im Podcast. Weil ich direkt Mikrofon in meine Nase habe. Gut, wir hätten schon 8-mal abmoderieren müssen sollen, deswegen. Wir haben es auch getan, wir haben aber nicht aufgehört. Zum 9. Mal. Ciao von mir, ciao, Grüße an meine Eltern und bis bald. Grüße an Stefan von mir und bis nächste Woche. Haut rein, macht's gut, ciao.